Jedenfalls sah es so aus, als sei die weltweite Verbreitung der Bedecktsamer und Blüten vom Äquator bis zu den Polen tatsächlich den Dinosauriern zu verdanken. Das ist eine wunderschöne Idee, aber leider muss ich den Hörern hier einen Strich durch die Rechnung machen, sagt Paul. Wenn wir uns einen detaillierten Überblick über die Fossilien, das Fressverhalten der Dinosaurier und die Pflanzenevolution verschaffen, so erklärt er mir, wird eines klar. Die Dinosaurier haben die Bedecktsamer nicht erfunden. Und auch das alleinige Verdienst für die weltweite Ausbreitung dieser Pflanzen kann man ihnen nicht zuschreiben. Zunächst einmal muss man nämlich den Erhaltungszustand und die ungleichmäßige geografische Verteilung der Dinosaurierfossilien und unsere begrenzten Kenntnisse über die Zusammenhänge zwischen solchen Funden berücksichtigen. Dabei wird klar, dass die Sauropoden in der Kreidezeit nicht überall im Niedergang begriffen waren. In Regionen wie dem tropischen Gondwana erlebten sie sogar eine Blütezeit. Gegen Ende dieser Periode streifte der riesige 60 Tonnen schwere Patagotitan mit seinem langen Hals und dem langen Schwanz durch die Wälder des heutigen Argentinien. Umgekehrt hatten auch die Ornithischia mit ihrer Neigung, in geringeren Höhen zu fressen, nicht überall Erfolg. In Gondwana und dem südostasiatischen Teil von Laurasia fehlten sie weitgehend. Zweitens bestehen in der räumlichen Verteilung der wichtigsten Typen von Pflanzenfressern eigentlich kaum Unterschiede zwischen Jura und früher Kreidezeit. Der dritte Grund wurde bereits erwähnt. Nicht alle Sauropoden weideten die Baumkronen ab. Das heißt, neben Stegosauriern und anderen Pflanzenfressern übten in der Jurazeit, vor der Ausbreitung der Bedecktsamer, auch viele Langhalsriesen beträchtlichen Druck auf die weniger als einen Meter hohe Vegetation aus. Und schließlich fand die Ausbreitung von Dinosauriern wie den Iguanodonten mit ihren spezialisierten Kiefern zum größten Teil erst nach der Entstehung der Blütenpflanzen statt. Dennoch ist für die Suche nach den Gärtnern der Dinosaurier vielleicht noch nicht alles verloren. Manches deutet darauf hin, dass eine etwas diffusere Koevolution stattgefunden hat, wie Paul es nennt. Die Störung der bodennahen Pflanzenwelt durch die immer größeren Ökosysteme der Dinosaurier nahm offenbar quer durch Amerika, Afrika und Asien seit der frühen Jurazeit zu und erreichte ihren Höhepunkt in der Kreidezeit. Das bedeutete zweifellos für die schnell wachsenden Bedecktsamer eine gewisse Hilfestellung und trieb in der späten Kreidezeit möglicherweise die Zunahme ihrer Artenvielfalt voran. Außerdem ist nach wie vor denkbar, dass die Entstehung der Hadro- oder Entenschnabelsaurier, einer wichtigen Gruppe, deren schnelle Ausbreitung in der frühen Kreidezeit begann und deren Zahl in der späten Kreidezeit explosionsartig wuchs, die Besiedelung der ganzen Welt durch Bedecktsamer vorantrieb und von ihr abhängig war. Insbesondere wurde vermutet, dass die Zähne der Hadrosaurier sich durch neue Entwicklungen deutlich von denen anderer Reptilien unterschieden. Ihr komplizierter Aufbau reichte an den heutiger pflanzenfressender Säugetiere heran und versetzte sie in die Lage, ganz unterschiedliches Pflanzenmaterial zu verzehren. Vielleicht am deutlichsten erkennt man den Zusammenhang zwischen Dinosauriern und Bedecktsamern an der Form von Kunbarasaurus. Dieses Fossil eines Ankylosauriers aus der frühen Kreidezeit wurde in Australien gefunden. Seine letzte Mahlzeit bestand aus verschiedenen Früchten von Bedecktsamern, und deshalb wissen wir, dass Dinosaurier diese Pflanzen fraßen.